Ein Sprecher des Zentralvorstandes des Verbandes der Filmschaffenden Koreas nahm am 19. August eine Stellung. Darin hieß es: Die Filmschaffenden der DEVJK empören sich derzeit über die wahnwitzige Produktion der Anti-DEVJK-Filme durch das südkoreanische Bakun-Regime, das sich für die Konfrontation mit den Landsleuten einsetzt. Seit dem Marktantritt von Park Geun-hye verschwendete das Regime enorme Steuergelder von Südkoreanern für die Produktion und Vorführung von verschiedenen Filmen, die das Gesellschaftssystem der DEVJK ganz böse verleumdeten und die Südkoreaner zur Konfrontation mit eigenen Landsleuten aufhetzten. Jüngst ließ das Regime ohne Zögern die Filme wie die Seeschlacht von Yeonpyeong und die Landungsoperation von Incheon drehen, in denen es die unbesonnenen Kriegsprovokationen der USA und Südkoreas gegen die DEVJK und ihre aggressiven Handlungen rechtfertigte, die Kriegshetze trieb und sogar wagemutig das politische System und das glückliche Leben des Volkes der DEVJK völlig absurd verfälschte und verleumdete. Park Geun-hye erschien mit ihren Untertanen bei einer Filmvorschau, organisierte unter dem Vorwand der Erhöhung der gesellschaftlichen Anteilnahme für die Produktion der Anti-DEVJK-Filme sogenannte Geldsammlung und Verleihung der Auszeichnungen und ließ in allen Kinos diese Filme obligatorisch aufführen. Das Park Geun-hye-Regime, das Betrug und Schwindelei gewohnt ist und nach der Konfrontation mit den Landsleuten verrückt ist, produziert und verbreitet die verrückten, reaktionären Filme. Diese unvernünftige Handlung ist wahrhaft eine unerträgliche Verleumdung der DEVJK-Filmschaffenden, Vertreter der Wahrheit und eine unverzeihliche Provokation gegen die DEVJK. Der Forderung des Zeitalters zuwider bemüht sich das Park Geun-hye-Regime um die Produktion der Anti-DEVJK-Filme mit der unreinen Absicht dazu, den Südkoreanern die Feindschaft und das Misstrauen gegenüber den eigenen Landsleuten einzuflößen und seine Konfrontationspolitik zu rechtfertigen. Das Park Geun-hye-Regime soll Bescheid wissen, dass es mit seiner Betrügerei und Tricks das wachsende Streben der Südkoreaner nach Wiedervereinigung und ihre Sympathie für die DEVJK nicht verhindern kann. Die südkoreanischen Filmschaffenden sollten bei der Filmproduktion durch das verrückte Park Geun-hye-Regime nicht mitwirken, sondern den wahren verräterischen Charakter des Regimes klar einsehen und durch ihre gerechte Schaffensarbeit für Versöhnung und Zusammenschluss der Nation ihre Aufgabe und Pflicht vor der Epoche und Nation richtig erfüllen.